Willkommen zu einer neuen Folge von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich bin auch wieder aus dem Sommerschlaf aufgewacht. Ich glaube, so langsam werden wir alle wieder wach. Und wir steigen wieder ein mit einem Audioblog. Und zwar ist das einer, der zwar persönlich ist, aber gleichzeitig nicht substanzlos. Also es geht um ein bestimmtes Thema, das vielleicht den einen oder anderen interessiert. Denn der Open Medi, der auch schon den Podcast Ich hatte da mal eine Frage und das Katergespräch macht, der begleitet seine Bachelorarbeit mit einem Audioblog und diesen hat er selbstredend genannt. Hallo, hallo. Hier ist Martin von openmedi.de und das hier ist der Versuch eines neuen Podcastes mit dem Namen Selbstredend. Denn in diesem Podcast werde ich mit mir selbst reden. Und ja, darum soll es hier gehen jetzt. Das ist nämlich die erste Folge und da möchte ich einfach nur kurz sagen, was ich mir hier mit diesem Podcast vornehme, was das überhaupt alles soll und so ein bisschen Grundüberlegungen, bevor es dann beim nächsten Mal richtig losgeht. Und in seiner Bachelorarbeit geht es um Wissenschaftsgeschichte, im Speziellen um Botanik und Carl von Linné und den Botanischen Garten in Berlin. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Ja, was gibt es zum Botanischen Garten und zum Botanischen Museum in Berlin-Dahlem zu sagen? Ich hatte schon gesagt, dass ich da ab und an mal ganz gerne bin. Was mir nicht so richtig bewusst war, aus welchen Gründen auch immer, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ist, dass der Botanische Garten Berlin-Dahlem nicht der Botanische Garten ist, mit dem ich mich wahrscheinlich beschäftigen werde. Denn der Botanische Garten wurde mehrmals umgezogen und dementsprechend habe ich leider nicht, wie ich es eigentlich vorhatte, die Chance, am historischen Ort, über den ich etwas schreiben will, mich aufzuhalten, sondern im Prinzip nur im Nachfolgergarten kann ich mich aufhalten und umsehen. Das ist auch alles nicht so schlecht, das ist auch alles nicht so uninteressant. Auf welchen Garten ich mich aber wahrscheinlich konzentrieren werde in meiner Arbeit, ist der Garten in Berlin-Schöneberg, der botanische Garten dort, der so viel, viel kleiner war und nicht in Dahlem lag, sondern in Schöneberg und im 19. Jahrhundert im Wesentlichen aufgebaut wurde und dort im Prinzip die interessanteren Sachen, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, eben in dieser Zeit im Botanischen Garten Berlin passierten. In den ersten Folgen, also es gibt mittlerweile 4 Folgen, geht es um so grundlegende Dinge, zum Beispiel so ein bisschen was zur Geschichte des Botanischen Gartens, aber alles noch relativ oberflächlich. Dann geht es um Linnés natürliches System, das ist also eine Übereinkunft, wie denn die Pflanzen zu benennen sind und so weiter und so fort. Und das wird alles sehr sehr, sehr allgemein verständlich beschrieben und erklärt und aber auch immer wieder mit dieser Bachelorarbeit eben in Verbindung gebracht. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, weil es einerseits wahrscheinlich für Open Medi selbst eine Dokumentation ist, die er sich in ein paar Jahren noch anhören kann und dann auch noch weiß, was er sich bei bestimmten Dingen gedacht hat. Und für die Zuhörer ist es aber auch nicht langweilig, weil man eben eine Menge erfährt. Es ist klein und fein und die Folgen sind nicht besonders lang. Und wer sich so ein bisschen für Wissenschaft interessiert, der wird damit seine Freude haben. Das Hauptproblem, was man bis dorthin hatte, wenn es darum ging, Pflanzen zu systematisieren, war, dass man sich Pflanzen angeguckt hat und gesagt hat, okay, wie können wir die denn jetzt unterscheiden? zum Beispiel nach der Fruchtbildung. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man das so machen, dass man alle die Pflanzen, die man bisher kennt, so unterscheidet, dass sie nur von der Fruchtbildung her unterschieden werden können. Das ist aber ein Problem, denn wenn man nämlich neue Pflanzen findet und zur Zeit von Linné und vor allen Dingen auch danach, man denke nur an die vielen Forschungsreisen und dann auch später an die Kolonien, die die europäischen Länder so hatten, wie viele Pflanzen da dazugekommen sind und wie schwierig es war, da noch eine Unterscheidung zu machen. Man musste im Prinzip also ständig das System umhauen und neu anfangen und neue Unterscheidungen finden und andere Unterscheidungen finden. Und um das nicht mehr tun zu müssen, brauchte man also ein anderes System, was irgendwie stabiler war. Und dieses stabilere System war also das System von Carl von Linné und das hat sich tatsächlich auch durchgesetzt. Wie gesagt, es ist sehr allgemeinverständlich. Ein paar Begriffe sollte man natürlich kennen. So eine gewisse Grundbildung gehört ja immer dazu, wenn man über Wissenschaft spricht und ein gewisses Niveau erreicht. Aber ich finde, das ist alles nicht verschwurbelt und das kann man gut verstehen. Und deshalb möchte ich den hier zum Einstieg wieder empfehlen und auch gar nicht lange um heißen Brei rumreden. Es gibt, wie gesagt, 4 Folgen, die ja natürlich aufeinander aufbauen. Und ich denke, der große Einstieg in die Bachelorarbeit kommt jetzt noch und dann habt ihr eben die Chance, deswegen stelle ich das so früh vor, dann habt ihr nämlich die Chance, das alles live mitzuverfolgen. Das ist nämlich dann, hat er dann nochmal diesen Live-Effekt. Genau. Und ja, das war's auch schon wieder. Ich möchte nicht mehr rumschwafeln. Bis zum nächsten Mal bei Wir hören Stimmen.